Der Morgen, der Frei, heilt es mir. Eines ist gewiss, die akute Gefahr für Ruhr und Rhein ist durch den deutschen Soldaten gebannt. Ein starkes und in seiner Größe nicht zu brechendes Volk gab ihm dafür die besten Waffen.